خاوسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدين الله ونلتسى قزنطة قوتس. Wir werden weiter heute machen, inshallah, mit dem Buch Subul al-Salam, Erklärung von Bulugh al-Maram. Und wir waren vor der Pause, Barakallahu fikum, bei Buch As-Salah. Der vierte Kapitel haben wir zu Ende gelernt. Heute machen wir bei dem fünften Kapitel. Und dann, inshallah, wir nehmen ein paar Hadithe und dann kehren wir zurück zu dem ersten Kapitel, damit wir dort auch eine Wiederholung machen für die ersten Hadithe, die wir gelernt haben, inshallah. Kapitel von heute ist Al-Hath ala al-Khushu'i fi al-Salah. Das bedeutet Verlangen und Zumuten, dass man während des Gebetes Demut hat, Khushu' hat, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anfleht und dass man Khushu' hat. Wenn das kalt ist, dann kannst du zu machen. Nadi, sekar al-Shubak. Hu alayk bard. Ihna nitahammal ma adri. خلاص هيك خليه خلاص. طيب unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man barakallahu fikum Geduld haben. طيب barakallahu fikum, wie ich schon gesagt habe, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld mitbringen, barakallahu fikum, und haben. طيب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع هو الخضوع أو قريب من الخضوع. يعني لما نقول الخشوع هو الخضوع أو قريب من الخضوع. وهو السكون والتذلل كذلك، كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يعني خضعت وسكنت. وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متضرعين. والخشوع الأصل فيه الضراعة، الضراعة، وهو كذلك الخضوع، ويكون تارة في القلب وتارة من قبل البدن كالسكون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي عليه السلام الخشوع في القلب، أخرجه الحاكم. وقال المؤلف ويدل له حديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، والحديث موضوع. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه موضوع، وإنما قيل أنه مقولة للحسن البصري، أن رجلا كان يصلي فعبث بلحيته، فقال الحسن لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. أما أنه حديث فهذا موضوع. وحديث الدعاء في الاستعاذة أعوذ بك من قلب لا يخشع، وهو عند مسلم. وقد اختلف في وجوب الخشوع في الصلاة، فالجمهور على عدم وجوبه، وقد أطال الغزالي الكلام في الإحياء في ذلك وذكر أدلة وجوبه، وادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه. والصحيح أن الخشوع في الصلاة واجب، فعلى المؤمن أن يخشع في صلاته. ولكن هنا يفهم من هذا الكلام أن بعض أهل العلم جعل الخشوع شرطا، ولكن هذا غير صحيح. الخشوع ليس شرطا من شروط الصلاة، لأنه لو كان شرطا أو ركنا إذا لم تخشع في صلاتك بطلت الصلاة. ذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. ذاك بارك الله فيكم، ننتبه لهذه المسألة. الخشوع واجب في الصلاة، حيث الإنسان يخشع يعني يتضرع إلى الله، يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته. وهنا المؤلف بارك الله فيكم رحمه الله تعالى، أي صاحب البلوغ ابن حجر العسقلاني، ذكر مسألة مهمة، وهي أو أتى بهذا الباب، وأتى ببعض الأعمال البدنية في الصلاة التي قد تعكر صفو الخشوع في الصلاة. وطبعا لما يتكلم عن الخشوع يتكلم من باب آخر، فإن شاء الله سنقول بعض النصائح بالنسبة للخشوع، كيف يخشع الإنسان في صلاته، وثم نتابع إن شاء الله في الأحاديث، في أحاديث الباب. الحث على الخشوع فلغن nach Demut im Gebet. Natürlich, dass man Al-Khushu' mit Demut übersetzt, das ist nicht korrekt, aber es gibt kein besseres Wort sozusagen in der deutschen Sprache, das so ähnlich wie Al-Khushu' ist. Al-Khushu', das ist Anflehen, das ist Ad-Dara'a, Anflehen, und das ist, dass man sein Haupt senkt und sozusagen, barakallahu fikum, nicht arrogant wird und dass man sich erniedrigt vor seinem Schöpfer. Das ist Al-Khushu. Und das ist bezüglich Al-Badan, das wird mit Körper. Mit Körper, das bedeutet, wenn du Khushu im Gebet hast, das heißt, du nimmst die Handlungen des Gebetes langsam und dass du sozusagen mit deinem Körper bestätigst, dass du betest. Im Herzen, das heißt, dass du im Herzen Allah anflehst, dass du im Herzen sozusagen Demut hast, während du betest, dass du Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchtest. Und das kann auch natürlich, barakallahu fikum, mit Zunge sein, indem man Dua macht. Und der Autor, rahimahullah, hat hier sozusagen diese Beispiele genannt. Erstmal bezüglich Herzens, Al-Khushu'u fil Qalb, Demut ist im Herzen. Demut ist im Herzen. Und der Autor, rahimahullah, eine sozusagen Überlieferung geholt: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. Wäre sein Herz demütig, wären seine Körperteile auch demütig. Und diese Überlieferung ist erfunden. Der Prophet hat das nicht gesagt. Das ist eine Geschichte, und zwar, dass eine Person sozusagen gebetet hat. Der Prophet hatte ihn angeschaut und er hat gesagt, wäre sein Herz demütig, dann wäre er auch. Und hier, barakallahu fikum, das stimmt nicht, dass der Prophet das gemacht hat. Maximal ist das sozusagen hier eine Rede oder ein Wort von Al-Hasan Al-Basri, von einem Gelehrten. Und zwar, Al-Hasan Al-Basri, der saß in der Moschee, dann kam eine Person rein und er hat gebetet. Und während des Gebetes hat diese Person mit dem Bart sozusagen ein bisschen gespielt. Al-Hasan Al-Basri sagte, hätte er Khushu' im Herzen, hätte er auch Khushu' körperlich. Und aber das als Hadith ist nicht richtig. Bezüglich Barakallahu Fikum, dass man mit der Zunge Khushu' zeigt, Das ist, wenn man Isti'adha macht, wenn man Dua macht, wenn man Allah erwähnt. Und hier sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich des Herzens: A'udhu bika min qalbin la yakhsha. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor einem Herzen. Dieses Herz zeigt kein Khushu', hat kein Khushu'. Khushu' ist anflehen, fürchten, anflehen, fürchten, Demut, alles zusammen. Das macht Khushu'. Das bedeutet im Gebet, dass du dich konzentrierst, was du machst. Konzentration im Gebet. Dass du Allah anflehst, dass du Allah bittest. Und dass deine Körper oder Teile, dass sie mitmachen während des Gebetes. Die Gelehrten, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen bezüglich Al-Khushu'. Manche sagen, Al-Khushu' ist Pflicht. Andere sagen, das ist nur beliebt. Eigentlich Al-Khushu' ist Pflicht. Aber An-Nawawi hat gesagt, Rahimahullah, Al-Khushu' ist nur beliebt. Das ist nicht so. Weil manche Gelehrten, die haben Al-Khushu' mit At-Tama'nina verstanden. Und das sind zwei Themen. Demut ist etwas und At-Tama'nina ist was anderes. At-Tama'nina im Gebet ist, dass dein Körper die Stellung nimmt und beharrt. Das wird deine Knochen, die nehmen die Stellung des, sozusagen des Zuges im Gebetes, im Gebet, und die müssen beharren. Aber das ist hier Al-Khushu' ist was anderes. Khushu' ist eher hier konzentrieren mit Furcht. At-Tama'nina ist, dass man die Haltung des Gebetes langsam macht und richtig, dass man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt. Al-Khushu' ist Pflicht, weil man, wenn man betet, dann muss man sich konzentrieren. Da kann man nicht beten ohne Konzentration. Bevor wir zu dem ersten Hadith kommen, weil Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, als er über dieses Thema gesprochen hat, er hat eher von der Fiqh-Seite gesprochen. Das wird von Handlungen und Haltungen. Bevor wir jetzt zu diesem Thema kommen, dann reden wir, barakallahu fikum, vielleicht, wie kann man Khushu' im Gebet bekommen? Wie kann man Khushu' im Gebet bekommen, barakallahu fik. كيف تخشع في الصلاة؟ أو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة؟ هذا أمر مهم. أولا يا أخوة، أولا أهم شيء أن يعلم الإنسان أن الخشوع لا يأتي إلا بترك الشرك، ترك الشرك وترك البدعة وترك الحرام. هذا أهم شيء، لأنه إذا الإنسان كان عنده رياء أو شرك، أو كان في الصلاة يصلي ببدعة، أو كان يفعل حرام، فهذا لن ينال الخشوع في الصلاة. هذه مسألة مهمة أول. وأن يستعد، المسألة الثانية أن يستعد للصلاة وأن يتهيأ لها، هذا يعطي خشوع. يعني يعرف قيمة الصلاة هذه، يعرف أنها أن الله سبحانه وتعالى أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعرف هذا الأمر العظيم الذي سيقبل عليه. فتهيأ للصلاة بأن يتوضأ، يتسوق، يذكر الله إذا سمع الأذان، يردد ما يقول المؤذن، يلبس ثيابه، يبكر إلى الصلاة. ثالثا، قبل الصلاة أن يتذكر الموت وأن يصلي صلاة مودع، لأنه ما يعلم قد يموت الآن في الصلاة. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. وفي رواية صلي صلاة مودع، يعني كأنه خلاص ممكن ما تصلي، هذه آخر صلاة لك، فأنت تستعد للصلاة، أن تتذكر الموت قبل الصلاة، أن تتدبر الآيات المقروءة في الصلاة. إيه؟ تدبر الآيات المقروءة في الصلاة وبقية أذكار الصلاة. كيف يا أخوة يتدبر الإنسان؟ أن تفهم ما تقرأ في الصلاة، أن تفهم ما تقرأ في الصلاة. فخير للإنسان أن يقرأ من آيات يفهمها ويعي معناها، على أن يقرأ آيات ولو كثيرة وهو لا يعرف معناها ولا يعيها، لأنه هذه ستعطيه، هذا سيعطيه خشوع. وعند القراءة أن يحسن صوته وأن يتأنى في قراءة القرآن. إذن أعيد، ترك الحرام، ترك البدعة، ترك الشرك، أقبل على الله سبحانه وتعالى، تهيأ إلى الصلاة، توضأ، تسوك، ذكر الله سبحانه وتعالى، بكر إلى الصلاة، دخل المسجد، استعد للصلاة. أول واحدة لن تعطيك خشوع في الصلاة إذا أنت واقف في الصلاة وتبدأ تمزح وتلعب في الصلاة، ما لن تخشع. ثالثا، يتذكر الموت، يعني يظن أن هذه آخر صلاة له يصليها. رابعا، أنه يتدبر المقروء، يعني لما يقرأ الحمد لله رب العالمين يفهم المعنى، الرحمن الرحيم يفهم المعنى، أن يقرأ القرآن بتأني وأن يحسن صوته. فهذه من الأمور التي تعين على الخشوع، وبعدين نذكر أخرى بإذنه تعالى. والأخيرة قبل ما نتكلم بالألماني، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيبه في صلاته. الله سبحانه وتعالى أمامك، بينك وبين قبلتك سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسمعك في الصلاة. بارك الله فيكم. Es gibt Mittel und Gründe, dass man Demut im Gebet bekommt, dass man Khushu' hat. Das ist jetzt nicht vom Autor, ja? Das ist jetzt eine Erklärung von mir, nicht, dass man verwechselt. Erstens, Barakallahu fikum, als Grundlage, wenn man Demut im Gebet hat, viele Leute sagen, wir beten, aber wir konzentrieren uns nicht. Es gibt keine Konzentration. Ich bin im Gebet und ich bin die ganze Zeit, ich überlege an etwas anderem. Oder mein Kopf ist woanders, mein Herz ist woanders. Ich verstehe nicht, was ich mache im Gebet. Warum kommt das? Wie kann man das beseitigen? Das sind Empfehlungen, dass man Khushu' im Gebet bekommt. Erstens, Barakallahu fik, als Grundlage für jede Tat in der Religion. Du darfst kein Schirk begehen, du darfst kein Bid'a begehen und du darfst kein Haram begehen. Warum? Wenn du Schirk begehst, Riya, dann hast du kein Khushu' im Gebet. Wenn du Bid'a machst im Gebet, du fängst an, Nawaitu an usalli salat so, dann hast du kein Khushu' mehr im Gebet. Wenn du Haram begehst, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala dir, sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir keinen Schutz in diesem Zusammenhang. Der Shaitan kann in dein Herz reinkommen. Jetzt nicht wörtlich verstehen, ja? Das bedeutet, die Einflüsterung passiert eher, weil du Haram begehst. Deshalb, wenn man Khushu' haben will am Anfang, da muss man, barakallahu fikum, da muss man diese drei Sachen haben. Richtiges Tauhid und im Gebet, dass man die Tat nur für Allah macht. Zweitens, dass man die Sunna praktiziert im Gebet. Und drittens, wenn man Haram begeht, dann muss man Allah um Verzeihung bitten. Das ist die Grundlage, dass man Khushu' bekommt im Gebet. Das erste Mittel ist, dass man sich vorbereitet auf das Gebet. Wie? Indem man sich wäscht von dem Gebet, indem man Siwak benutzt, indem man in die Moschee geht, wenn man kann, indem man, wenn man den Muezzin hört, indem man den Adhan wiederholt, was der Muezzin sagt, wie der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat. Wenn man in die Moschee reinkommt, dann betet man zwei Raka'a und dann wartet man auf das Gebet. Das sind alles sozusagen Vorbereitungsmaßnahmen für das Gebet. Zweitens, dass man an Tod, an Sterben denkt. Das bedeutet, man denkt, das ist das letzte Gebet für die Person. Und so sagte der Prophet Muhammad SAW, da sagte einem Sahabi, wenn du betest, dann denke, dass dies das letzte Gebet für dich ist. Du wirst kein anderes Gebet danach beten. Oder bete wie einer, der sich verabschiedet von diesem Leben. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Das wird, wenn man steht zum Gebet, da sagt man, vielleicht ist das das letzte Gebet für mich. Deshalb muss ich Khushu' haben. Muss ich das richtig machen, damit Allah von mir annimmt. Aber dass wir stehen in der Reihe und jeder macht Spaß mit dem anderen und der lacht und der erzählt einen Witz, natürlich werden wir kein Khushu' bekommen. Drittens, dass man Koran versteht und verinnerlicht, was man liest vom Koran. Das heißt, wenn du im Gebet vorliest vom Koran, rezitierst, dann musst du das verstehen. Verstehen. Was liest du hier? Sagst du zum Beispiel, Alif Lam Mim Dhalik al Kitabu la Rayba fih. Verstehst du, was bedeutet Dhalik al Kitabu la Rayba fih? Kannst du das verinnerlichen? So hast du Khushu', so hast du Konzentration. Aber wenn du das nicht hast, wenn du nicht verstehst, zum Beispiel du sagst, Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha, was bedeutet das? Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Dann haben wir nicht verstanden. Dann wird man auch kein Khushu' haben, weil man nicht versteht, was man liest. Viertens, barakallahu fikum, oder fünftens, dass man, wenn man rezitiert vom Koran, da sollte man langsam rezitieren und die Stimme, deine Stimme, schöner machen und gut rezitieren, weil du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst und dass du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist vor dir in deinem Gebet und Allah ist am nächsten zu dir in deinem Sujud. Wenn du das weißt, dann wirst du inshallah Khushu' bekommen. Dann wirst du bi'idhni ta'ala Khushu' bekommen. أن يتخذ سترة بحيث ما يمر أحد بينه وبين السترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر, يضع هكذا اليمنى على اليسرى على الصدر. أن ينظر إلى موضع السجود, ينظر إلى موضع السجود, ما ينظر يمين وشمال في الصلاة. أن ينوع في قراءة السور. أن يكون المكان الذي يصلي فيه غير شاغل له, يعني ما يشغله, ما يروح يصلي في مكان كله صور وتصاوير وكله في الأرض, يرى لما ينظر إلى مكان السجود كله صور ورسوم وكذا, هذا لن يخشى, هذا لن يخشى, بارك الله فيكم. أن لا يصلي في ثوب فيه نقش, ما يصلي بثوب مخطط وفيه نقوشات وكذا, أن لا يصلي بحضرة طعام، أن لا يصلي وهو حاق، يعني يريد يذهب مثلا يبول، أن لا يصلي وقد غلبه النعاس. هذه كلها أمور ما تجعل الإنسان يخشع في صلاته. أن لا يشوش على الآخرين ولا يشوش الآخرون عليه. أن يترك الالتفات في الصلاة، ما يلتفت يمين وشمال. أن لا يرفع البصر إلى السماء. هذا كله من أمور التي تجعله يخشع في صلاته. أن لا يبصق أمامه في الصلاة، ما يتثاءب، يعني يكظم التثاؤب، يعني لما يتثاءب ما يعمل هيك، إنما يكظم. مثلا أنت في الصلاة تصلي بدك تتثاءب، بتعمل تكظم. هذه من الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة، يعني أن يبتعد عن الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاة، أن يأتي بالأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يخشع. هنا البارح ذكرنا قد يأتيه الشيطان وهو في الصلاة حتى يذهب خشوعه، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الذي يفعله، والله تعالى على أعلم. وسننتقل الآن إن شاء الله إلى الأحاديث. بارك الله فيكم. Dazu gehört auch, dass man Sutra während des Gebetes hat. Sutra ist dieses Gegenstand und dieser Gegenstand, was man vor sich hat, oder eine Person, eine Wand, damit die Leute nicht zwischen ihm und diesem Gegenstand laufen im Gebet. Sutra. Und wenn man das hat, dann können die Leute nicht dazwischen laufen, weil wenn die Leute dazwischen laufen, da hat man keinen Khushu' mehr im Gebet. Zweitens, dass man die rechte Hand auf die linke Hand auf die Brust tut im Gebet. Das gibt auch Khushu', damit man nicht spielt mit den Händen und so weiter. Dass man guckt, dass man den Platz von Niederwerfung anschaut. Du guckst den Platz von Niederwerfung. Dass du verschiedene Suren liest, nicht nur immer das Gleiche. Dass man Allah um Hilfe bittet während des Gebetes, wenn man, barakallahu fikum, wenn Einflüsterung vorhanden ist, das wird, wenn der Shaitan zu dir kommt im Gebet und er versucht einzuflüstern, dann sagst du, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dreimal. Auf der linken Seite. Natürlich, dass man Dua macht während des Gebetes, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Khushu' gibt. Und es gibt ein paar Sachen, barakallahu fikum, oder ein paar Handlungen, die man nicht darf. Wenn du das machst, dann hast du kein Khushu' im Gebet. Wenn du das vermeidest, dann hast du Khushu' inshallah. Wenn du das meidest, dann hast du Khushu' im Gebet. Erstens, bete nicht in einem Platz, wo es Bilder gibt oder wo es auf dem Boden sozusagen, barakallahu fikum, Bilder oder Streckereien oder sowas sind. Weil wenn du jetzt betest und du guckst nach unten und dort gibt es ein Haus und daneben gibt es zum Beispiel Baum und sowas, dann die ganze Zeit wirst du nur denken an diesem Haus und an diese Bäume und so weiter. Da wirst du nicht mehr Khushu' bekommen. So, aufpassen in diesem Zusammenhang. Bete nicht in ein Kleid oder in einem Gewand, worauf es Bilder sind, oder dass das sozusagen viel Stickereien hat und so Farben und so weiter. Dann bekommst du auch kein Khushu', wenn du das hast. Bete nicht, wenn du hungrig bist und wenn du Hunger hast oder das Essen ist dabei. Das Essen ist dabei, iss erstmal, dann bete. weil du denkst am Gebet. Wenn du auf Toilette gehen musst, dann bete nicht. Geh erstmal auf Toilette und dann betest du. Wenn du schlafen willst, das heißt, du kannst nicht mehr, du bist so müde und du willst beten, dann lieber erstmal schlafen, dann beten. So bekommst du auch Khushu. Aber wenn du das nicht machst, dann wirst du kein Khushu bekommen. Spiele nicht während des Gebetes. Das wird, du spielst mit deinen Haaren oder mit deiner Nase oder mit Bart. Nein, mach das nicht. Wenn du jemanden siehst, dass er betet, damit er Khushu' bekommt, dann heb deine Stimme nicht. Und wenn du betest und die anderen, die tun etwas, dann auch versuch mal zum Beispiel weit zu bleiben, damit du nicht alles zuhörst, was sie sagen und so weiter. Beweg dich, guck nicht rechts und links während des Gebetes oder dass du zum Beispiel dich sozusagen drehst, diese Drehungen nach rechts, nach links mit dem Kopf oder gucken nach oben, das kann man nicht. Du darfst nicht nach oben gucken im Gebet. Dass man nicht spuckt nach vorne, das wird in die Richtung. Wenn man gähnt, da viele Leute übrigens bei Gähnen, die machen, was ist das? Der Prophet hat das verboten, dass man sowas macht. Wenn du unbedingt gähnen willst, dann musst du sozusagen, versuchst du das zu unterzudrücken, unterdrücken in diesem Zusammenhang. Nicht lassen. Und natürlich bitte Allah darum, dass Allah dir Khushu' im Gebet hat, gibt. Das sind, sage ich jetzt, das sind nicht alle, das sind nicht alle, aber das sind, Barakallahu fikum, paar Empfehlungen, dass man Khushu' im Gebet bekommt. Und jetzt kommen wir, inshallah, zu dem Hadith Nummer 224. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا الحديث عند البخاري ومسلم الحديث عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته لما يقول الصحابي نهى النبي عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه فلهذا حكم الرفع فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شو معنى مرفوع؟ يعني أنه هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام الصحابي نفسه، لأنه لابد، لا يمكن الصحابي ينهى عن شيء في الصلاة إلا إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قال نهى، وهنا الرجل ليس المعنى الرجل هنا أن الرجل أي الذكر، وإنما هنا الرجل أي الفرد الشخص، يعني المرأة والرجل. معناه أن يجعل يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته، والخاصرة هي هنا تحت، يعني هيك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل هكذا، أن يضع يده هكذا، يعني فوق المثانة إلى اليمين أو الشمال أو فوق تحت السرة. وقال بعض أهل العلم أن الاختصار هو أن يتخذ عصا ويتكئ عليها، وقال بعضهم أن يقرأ، يعني أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقالوا أن يحذف من الصلاة فما يمد قيامها وما يمد ركوعها وسجودها إلى غير ذلك. ولكن بارك الله فيكم، الصحيح أن التخصر هو أن يجعل يده على خاصرته في الصلاة، وهذا منهي عنه، فإذا جعل يده على خاصرته ما يخشع في صلاته لأنه أتى بنهي. فذاك المؤلف رحمه الله جعل هذا. وعند البخاري عن عائشة، الحديث 225، وعند البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، فعل اليهود لما يصلوا يختصروا. طيب قد يقول واحد الآن، نحن نجد اليهود اليوم ما يفعلوا هذا. يا أخوة، هذا لما يكون مشكات النبوة، أي اليهود كانوا يفعلوا هذا، أما إذا بدلوا دينهم اليوم هذا أمر آخر، إنما هذا من فعلهم. كما أنهم قالوا عزير بن الله، اليوم قد تجد يهودي تقول له أنتم تقولوا عزير بن الله، يقول لا، هم كانوا يقولوا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكروه. وهنا بارك الله فيكم، الاختصار في الصلاة فعل اليهود في الصلاة، وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم للتشبه. العلة هي التشبه، يعني أنت ما تتشبه بهم في أي حال، دنيا ودين، لأنه نهينا عن التشبه به. وهذه هي العلة الصحيحة، لأنه بعض أهل العلم ذكروا وقالوا أنه لأن إبليس ما تختصر، لأنه إبليس نزل مختصرا، يعني كان يضع يده على خاصرته لما نزل، أو لأنه من فعل الشيطان أو إلى غير ذلك. لا، العمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك لأنه من فعل اليهود، وهذا كله له حكم الرافع. يعني عائشة ما تصدق تقول من حالها لأنه فعل اليهود، إنما أكيد هذا فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي أو الصحابية عندما يروون حديثا هم أدرى بالحديث من غيرهم. إذن بارك الله فيكم، لا يجوز أن يضع يده على خاصرته. فردينا لا يشوف شلون وضع اليد على الخاصرة، الله يهديك. هكذا يفعل، ولكن اللي نقول عنه وين؟ أو نعم صحيح، هذا منهي عنه. والصحيح أو في وضع تاني. أيوة صحيح، جزاك الله خير. حديث نماز فاهندت فين زوانسك، أبو هريرة رضوان الله عليه زاكت دقزنت الله صلى الله عليه وعليه وسلم هاتف بوتن دس من بيتت إن أنا هالتونك دس هايس مختصرا إن الاختصار هالتونك Was bedeutet Al-Ikhtisar? Das heißt, dass man die Hände an der Flanke oder über auf die Blase, die Handblase tut. Rechts davon, links davon oder an die Flanke. Ein Hand oder zwei Hände. Während des Gebetes darfst du das nicht tun. So sagte der Abu Huraira. Und dieses Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Bei Al-Bukhari und Muslim. Dass man Mukhtasiran betet, das bedeutet, die Hand auf die Flanke tun. Die Hand auf die Flanke tun. Das wird die untere Körperseite über dein Becken. Das bedeutet auf Becken. Darfst du so nicht beten. Und das Mann hier, Mann bedeutet, das gilt für Frauen und Männer. Das heißt, wenn du betest, dann darfst du deine Hände nicht in dieser Haltung haben. Was hat das mit Khushu? Unser Thema ist Demut. Was hat das damit zu tun? Ja, wenn du eine verbotene Haltung im Gebet hast, dann wirst du kein Khushu' bekommen. Und deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen das verboten. Hier, Abu Huraira sagt, der Prophet hat verboten. Ist das vom Propheten oder nicht? Mit Sicherheit. Warum? Weil ein Sahabi, der darf nicht von seinem, sozusagen von seiner Meinung sagen, der Prophet hat verboten. Deshalb diese Hadithe heißen Lahu hukm al-rafi' au marfu'. Das bedeutet, der Sahabi hat das sozusagen zum Propheten erhoben, weil der Sahabi, der Gefährte, der kann das nicht von seinem Kopf sagen oder nach seiner Meinung. Hadith Nummer 225 erklärt, warum dieses Verbot da ist. Aber manche, bezüglich Al-Ikhtisar, manche Gelehrten haben gesagt, das heißt, dass jemand einen Stock nimmt im Gebet und der stützt drauf. Andere haben gesagt, dass man die ganze Sura verlässt und dann nimmt man ein oder zwei Eier davon. Andere haben gesagt, dass man sozusagen das Gebet nicht richtig, nicht lang genug macht. Aber diese drei Bedeutungen, die sind ohne Beweis, weil Al-Ikhtisar, das hat Barakallahu fikum, das hat Erklärung. Und Al-Ikhtisar ist, dass man die Hände, eine Hand links oder rechts, zum Beispiel auf die Flanke tut. Bei Al-Bukhari, warum? Warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten? Bei Al-Bukhari, Aisha sagte, weil das die Tat von den Juden ist. Weil das die Tat von Juden ist. So. Wenn die Juden beten, dann tun sie ihre Hände dort. Das wird auf dein Blase oder Becken, rechts, links. Und wenn diese Erklärung, das wird, weil wir diese Erklärung haben, dann ist das klar, der Grund. Weil wir in unserer Religion, wir haben unsere Religion und wir dürfen die anderen nicht nachmachen. Wir dürfen die anderen nicht nachmachen. Das bedeutet, Nachmachung, Nachahmung von anderen ist verwehrt im Islam. Weil das an sich selbst, Nachahmung, Sünde ist. Weil manche Leute sagen nein und so weiter. Das ist klar. Es gibt klare Überlieferung diesbezüglich. Der Prophet sagte, wer ein Volk nachahmt, ist von ihnen. Weil die Juden ihre Hände so tun, dann tun wir nicht. So ist die Erklärung von diesem Hadith. Da sagt man, ja, aber heute machen sie das nicht. Ja, wenn auch. Aber wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die haben das getan, dann haben sie getan. Die Juden haben gesagt, Azra, sein Sohn Gottes. Vielleicht findest du jemanden heute, der Jude ist. Du sagst ihm, sagt ihr, dass Azra Sohn Gottes ist? Er sagt, nein, da haben wir sowas nicht. Ja, dass er sagt das, weil er seine Religion geändert hat. Aber Allah im Koran sagt, doch, die haben das gesagt. Und hier ist das dieser Konflikt. Glaubst du den Menschen oder glaubst du Allah? Da musst du entscheiden. Und wir, Alhamdulillah, wir glauben, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat diesbezüglich. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Wenn du die anderen während deines Gebetes nachmachst, wenn du etwas Verbotenes tust im Gebet, dann wirst du kein Khushu' bekommen. Aber machst du, was befohlen worden ist, und tust du das Gebet nach der Sunna, betest du oder verrichtest du das Gebet nach der Sunna, dann wirst du Demut, insha'Allah, bekommen. الحديث السادس والعشرين بعد المئتين وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب إذا قدم العشاء ليس العشاء العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب الحديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم تبي يا أخي بارك الله فيك ميز بين العشاء والعشاء العشاء هو الطعام طعام العشي العشاء هو الطعام العشاء أما العشاء فهو الصلاة وقت الصلاة العي الع الحديث دليل على إيجاب تقديم أكل العشاء إذا حضر على الصلاة يعني بارك الله فيك عندك الطعام موجود ويجب أن تصلي فهل تصلي والطعام موجود؟ لا تأكل أولا ثم تصلي طبعا الأكل مو معناته الواحد يأكل 5 ساعات يعني شيء يكفي يسد الجوع الذي عنده أغلب أهل العلم قالوا يستحب يستحب أما الظاهرية قالوا يجب كيف؟ يعني أهل العلم الآخرين قال يعني إذا في طعام إذا في طعام وفي عندك صلاة أفضل لك تأكل أولا وبعدين تصلي الآخرون قالوا لا أهل الظاهر قال لا لازم أولا تأكل ثم تصلي وهذا فيه تفاصيل كثيرة ولكن عموما بارك الله فيكم هذا فيه تفصيل إذا كان في وقت إذا كان في وقت الوقت واسع فكل ثم صلي أما إذا كان الوقت ضيق وإذا أكلت سيخرج وقت الصلاة فلا صلي ثم كل ولكن بعض أهل العلم قالوا لو ليش قالوا أنه يجب قال لأنه لو أنت جائع لو كنت جائعا وتريد تصلي فستفكر طول الوقت في الأكل لن يحصل لك الخشوع في الصلاة ولكن حرمة الوقت أعظم يا أخوة في هذا فذلك نفصل التفصيل هو في وقت كل ثم صلي جائع كثيرا كل ثم صلي تستطيع تصبر ولن تفكر كثير في الطعام فصلي ثم كل والله تعالى على وعلى حديث نما 226 Anas, Rudwallah alayhi, überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn das Abendessen schon vorhanden ist, dann betet zuerst Salat al-Maghrib. Fängt, ihr sollt mit dem Essen anfangen. Dann betet ihr al-Maghrib. Das heißt, du willst jetzt beten. Angenommen, du hast gefastet. Und es gibt Essen, das ist vorhanden. Und du willst beten. Was machst du? Isst du erstmal und dann betest du. Essen bedeutet hier nicht, dass man barakallahu fikum satt ist. Essen bedeutet hier, dass man zum Beispiel den Hunger sozusagen stoppt. Und dann kann man beten. Und hier diese Überlieferung ist sehr wichtig. Warum? Weil das mit Khushu' zu tun hat. Wenn du Hunger hast und das Essen ist neben dir und du stehst auf und du willst beten und du hast noch nicht gegessen, dann wirst du vielleicht die ganze Zeit an Essen denken und dann hast du keinen Khushu' mehr, dann hast du keinen Demut mehr. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, erstmal essen und dann beten. Ist das so allgemein? Nein. Die Gelehrten sagen, das hängt von der Zeit ab. Gibt es noch Zeit für das Gebet? Genug Zeit? Dann iss und dann beten. Aber gibt es keine Zeit, dann bete und dann kannst du essen. Und das ist gute, sozusagen, Barakallahu fikum, Kombination zwischen den Hadithen. Manche Gelehrten sagen, dass es Pflicht hier mit dem Essen anzufangen. Das ist Pflicht, hier mit dem Essen anzufangen. Die anderen sagen, das ist beliebt. Das ist beliebt. Das heißt, wenn man beten will und das Essen ist vorhanden, passt auf, das Essen ist da. Nicht zum Beispiel, das Essen ist noch in der Küche und da hat man gar nicht gemacht, da sagt man, ja, ich warte, bis man isst. Nein. Das Essen ist schon da. Angenommen, du kommst rein, wir wollen hier essen und du willst beten. Dann erstmal essen und dann beten. Und hier auch nochmal etwas auf Arabisch unterscheiden. Barakallahu fikum. Al-Isha und Al-Asha. Al-Asha mit Fatha. Das ist das Essen. Wenn man sagt, das ist Abendessen. Al-Isha ist das Gebet. Nicht, dass ich jetzt Fehler gemacht habe, oder sowas, weil das kommt schnell. Al-Isha, Isha ist das Gebet. Al-Asha ist Abendessen. Ich denke, diese drei Hadithe sind für heute genug. Ja, diese drei Hadithe sind für heute genug, inshallah. Yakfina hadi thalatha. Und nukmil al-marra al-qadima bi-idhnihi ta'ala.